zwischen den Vorsitzenden der obersten Volksversammlung der DVJK-Teteburg, der als Leiter der Delegation der obersten Volksversammlung Iran einen offiziellen Besuch abstattet, und dem Vorsitzenden des Parlaments der Islamischen Republik Iran, Ali Rarizani, fand am 19. Februar im Parlamentsgebäude eine Verhandlung statt. Aus der koreanischen Seite nahmen die Mitglieder der Delegation der obersten Volksversammlung und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Iran und aus der Gastgeberseite die Mitglieder der Parlamentariergruppe für Freundschaft Iran und Korea und die betreffenden Mitarbeiter des Außenministeriums teil. Auf der Veranstaltung tauschten beide Seiten die Meinungen über den Ausbau der Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten beider Länder und über gegenseitig interessierte Fragen aus. An diesem Tag wurde die DVJK-Delegation zu einem von den Vorsitzenden des iranischen Parlaments gegebenen Bankett eingeladen.